Willkommen zur vorweihnachtlichen Raucherbalkon-Folge. Ich habe gerade mit Gerard ein bisschen geschnackt, was macht man so am Heiligabend? Ich glaube, die Diskussion haben wir jedes Jahr vom Raucherbalkon. Genau. Aber du hast mir gerade gesagt, und das fand ich total interessant, ihr geht essen, also ihr macht nicht klassisch Kartoffelsalat und Würstchen, ihr geht Heiligabend essen? Genau, wir gehen Heiligabend immer essen, ja. Das haben wir auch mal am Anfang mal, und mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass wir mit der ganzen Familie immer was Heiligabend zusammen machen, also Tante, Onkel, mit Anhang, mit Kindern und Oma, Opa, und das läuft sich dann auf eine Zahl, wo keiner mehr zu Hause den Bock hat, selbst zu kochen, ganz ehrlich, weil den Platz habe ich erstens zu Hause nicht und zweitens, wenn ich ihn hätte, den ganzen Stress muss ich mir nicht antun. Und dann haben wir irgendwann mal beschlossen, weißt du was, wir gehen einfach in ein Restaurant essen. Das ist halt angenehmer. Dann hat keiner die Arbeit, das ist gemütlich und gut ist. Weil ich mag ja Weihnachten eh schon nicht so. Und dann noch den ganzen Stress dann auch noch oben drauf. Nee. Ja, aber das ist dann richtig schon schick essen. Also ja. Du gehst nicht ins Restaurant und sagst, ich hätte gerne Kartoffelsalat und Bockwurst. Nee, das ist dann schon vernünftig essen gehen. Also nicht hier Pommesbude oder McDonald's kurz auf am obwohl, das wäre auch eine Idee. Bei McDonald's einfach durch den McDrive fahren, so fertig. Ich habe ja jetzt einen Personenbeförderungsschein, das heißt, ich könnte ja mit 9 Leuten fahren. Ah, okay, alles klar. Ja, super. Björn, wie ist es bei euch? Macht ihr klassisch Bockwurst, Kartoffelsalat? Ja, bei Schwiegereltern. Ja, super. Ja, die haben ja auch den Platz, wenn es drauf ankommt. Wie kommst du da drauf? Ach nee, das waren deine Eltern, die das Restaurant haben. Mutter, ja. Ich wollte gerade sagen, nee, das war deine Mutter. Das hatte ich gerade, aber die hätte ja den Platz dafür. Ach, deine Eltern haben ein Restaurant, Björn? Ja, da war, das ist immer unser Event. Stimmt, da wo ich immer hinkommen will und es immer nicht schaffe, richtig, genau. Genau. Haben die Heiligabend auf? Nein. Ah, siehst du, genau. Die hat zwar Heiligabend noch einiges außer Haus, aber dann hat sie zu abends. Mhm. Wie ist das dann ersten, zweiten Weihnachtstag, Gerard? Geht ihr dann auch nochmal essen oder ist dann irgendwer dran mit Kochen? Nein, wir gehen jeden Tag essen. Wir haben halt eine ziemlich große Familie. Und dann ist ja dieser Vorweihnachtsstress oder diesen Weihnachtsstress, den wir immer haben. Wir haben also von meiner Mutter die Seite, die Familienseite von mir aus, die treffen sich immer Heiligabend. Und da ja meine Eltern getrennt sind, das ist dann auch mal so eine Sache, ne? Die kriegt man dann auch nicht zusammen. Und das heißt, den ersten Weihnachtstag werden wir noch mal so beim Vater fahren. Da wird das Ganze nochmal produziert. Ob die nun kochen, das kommt immer auf unterschiedlich. Ne? Mal bei uns, mal bei denen, mal gehen wir essen. Das ist relativ unterschiedlich. Und den zweiten Weihnachtstag hat sich so mittlerweile eingebürgert seit zig Jahren, dass wir mit den Eltern meiner Frau essen gehen. Okay. Die laden uns immer ein und dann sage ich auch nicht nö. Aber es ist immer ein anderes Restaurant. Also ja, immer ein anderes Restaurant. Ist jetzt nicht, dass ihr da jetzt mit eurem Wohnmobil vorfahrt und dann, wenn er besoffen seid, schlafen geht. Wir bleiben jetzt 3 Tage da. 3 Tage vor der Kneipe. Wir bleiben jetzt 3 Tage vor der Kneipe mit dem Wohnmobil und Judas. Also ich mache ja, wir haben ja im Vorfeld schon mal gesprochen, also ich mache ja dieses Jahr das erste Mal, das allererste Mal, dass ich Weihnachten nicht zu Hause bin. Also der Plan war Prag, haben wir uns aber umentschieden, ich sag mal so, wir haben so ein bisschen kalte Füße gekriegt. Fremdes Land, große Stadt, nicht großartig was zu Weihnachten geplant, was man machen kann. Wir wären eh nur von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag da gewesen und ja, so ein bisschen Angst hatten wir, dass wir da irgendwie uns tot langweilen, weil vielleicht alles zu hat. Also das war so eine Hauruck-Aktion. Wir werden an die Nordsee fahren. Aber ich weiß ja, du bist ja so ein, du fährst ja immer nach, oh Gott, ich sag jetzt Skandinavien, ich weiß nicht. Mit Skandinavien liegst du immer richtig, ja. Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht sagen, Finnland, Schweden, Norwegen, ich gucke gerade so viele Serien, ich sehe immer. Bis auf Finnland war ich schon. Finnland und Kanada fehlen mir noch, das sind noch 2 Länder, die würde ich gerne mitnehmen. Jetzt aber mal ganz ehrlich, wäre das nicht geil, Weihnachten in... Nein. Nein. Warum nicht? Da liegt Schnee, da laufen. Man, ja. Da klingelt's abends an der Tür, da ist nicht der Weihnachtsmann, obwohl er kommt ja aus Skandinavien, da klingelt's an der Tür und dann steht da ein Elch vor der Tür mit einem Schokoladeneis oder so. Das ist total geil, oder? Das wäre mein Traum, wirklich mal im Winter dahin. Das wäre mal cool mitzukriegen, aber ganz ehrlich, ich weiß, das kriegen wir einfach nicht durch, weil da ist Winter. Da tust du nichts mehr. Das sind Winter, da musst du abends die Autobatterie aus dem Auto ausbauen und vor dem Kamin stellen, weil sie dir sonst einfriert. Ob das dann wirklich noch so viel Spaß macht, mag ich mal bezweifeln. Echt? Also wir haben einen Tierfotografen, das ist ein Arbeitskollege von meinem Vater, der fährt jedes Jahr Schweden, Norwegen in den Winter. Und der sagte, das macht keinen Spaß. Also ist nicht für Familienurlaub geeignet, sagt er ganz ehrlich, weil du kommst nicht mehr weg. Da liegen teilweise, die Straßen sind alle gesperrt, wo du hin willst. Da liegen teilweise 5-6 Meter Neuschnee jeden Tag. Das macht einfach keinen Spaß mehr. Du kommst halt nicht weg, du kannst nicht vernünftig einkaufen. Du kannst nicht großartig rausgehen, weil du dir den Arsch abfrierst, auf gut Deutsch gesagt. Und wie gesagt, die Autobatterie, du musst die wirklich ausbauen abends. Sie friert dir sonst ein. Das ist also, sind schöne Videos und auch schöne Filme, die wir schon mal von ihm gekriegt haben und sieht auch unheimlich toll aus, aber den Urlaub, den wir immer in Norwegen machen, weißt du, so wirklich so die Holzhütte am besten so 50 Kilometer vom Tante-Emma-Laden entfernt, ist dann einfach nicht möglich. Hat er ernsthaft Videos gedreht, wie er seine Batterie ausgebaut hat? Ja. der hatte uns mal ein Video gedreht, extra für Norwegen. Das ist ja, glaube ich, das erste Jahr, wo wir nach Norwegen gefahren sind, hat er uns mal extra im Winter ein Video gedreht, damit wir uns mal so einen Eindruck verschaffen können, so wie das denn so in so anderen Jahreszeiten aussieht. Und das war unheimlich gut gemacht, aber danach stand für uns auch fest so, nee. Naja gut, ihr fahrt ja auch ziemlich weit hoch in Norwegen. Das ist, wenn die jetzt so, auch wenn du Schweden, wenn du jetzt Stockholm, Oslo und sowas nimmst, da wird das alles gar kein Problem sein. Ne? Wirklich nicht. Aber so die Strecken, die wir fahren, kommst du schon gar nicht hin, weil jede Passstraße gesperrt ist, über die Fjorde ist gesperrt, an den Bergen vorbei ist gesperrt. Du kommst ja gar nicht dahin, wo man hin will, rein theoretisch. Ne? So Großstädte gar kein Thema. Aber so der typische Norwegen halt, so wirklich in die Walachei fahren und da Urlaub machen, ist unheimlich schwierig. Ja, da oben, das ist doch schon über dem Polarkreis, ne? Kommt drauf an, wie hoch du fährst. Ja, da wo du da hingefahren bist in Norwegen. Nee, noch nicht ganz. Aber weit weg vom Polarkreis ist es auch nicht mehr, ne? Ja, das ist schon noch ein gutes Stück. Also ich denke, dass noch, wenn du jetzt auch so Nordkap und sowas, wo du ja so ziemlich dann da dran bist, dann musst du aber noch einen Tag länger fahren, circa. Okay. Also das ist wirklich, wir sind einmal bis zu den Lofoten gewesen, das ist exakt nah dran, weil noch näher an Nordkap kannst du nicht sein, du stehst direkt am Nordkap drauf, aber Lofoten ist wirklich schon das Weiteste, was geht und da ist auch nichts mehr, ne? Also da ist wirklich rein gar nichts mehr und außer blanke Natur und noch eine Holztür, wo du vielleicht hin kannst, aber das sind auch locker 3 Tage Autofahrt, da habe ich die Fähre noch nicht mitgezählt, die 19,5 Stunden. Ich meine, gut, da hast du Schneegarantie, ne? Da hast du Schneegarantie. Die hast du aber auch teilweise in Norwegen, da wo wir jetzt waren, auch noch im Sommer. Also ich habe Fotos hier liegen, da sind 33 Grad auf der Uhr, auf dem Tacho im Auto und links und rechts sind 3 Meter hoch Schnee. Da waren wir wohl auf so knapp 1000 Meter Höhe mit dem Auto. Aber trotzdem schon erstaunlich. Du kriegst einen Sonnenbrand, aber gleichzeitig hast du ein Foto, wo deine Tochter im Schnee spielt. Ich habe ja letztens ein Foto gesehen bei, oh Gott, ich weiß gar nicht, hast du diese Iglo-Häuser gesehen? Also die nicht aus Eis sind, sondern also da, so Iglo-Kugeln gebaut haben, die in Schnee, also so als Zwei-Mann-Zimmer, wo du dann draußen im Schnee schlafen kannst, was beheizt ist da irgendwo. Hast du das gesehen bei Facebook? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe da schon mal mehr von gehört, dass die so ganze Landschaften da halt aufbauen. Das habe ich schon mal gehört. Das sind einfach so Kuppeln und so. Und da kannst du dich dann irgendwie hinbratzen im Schnee, ist halt beheizt. Draußen ist halt arschkalt, wie du schon sagst. Also es muss ja richtig kalt sein, wenn der Schnee so lange da liegt, selbst im Sommer. Und dann kannst du diese Polarlichter sehen. Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Bist du schon mal in Genuss gekommen, diese Polarlichter zu sehen? Oder ich weiß, du fährst immer in Norwegen oder sieht man die nur in Norwegen, Schweden oder nur in Dänemark? Wo sieht man die? Du hast verschiedene Rubriken. Die siehst da, nimm auch mal die skandinavischen Länder raus. Es gibt auch verschiedene andere Länder, wo man sie sehen kann. Okay. Diese zu sehen sind aber, ja. Also entweder fährst du wirklich ganz tief in die Walachei rein und dann auch wieder gesagt, wo du so hundertprozentig sehen kannst, sind die Jahreszeiten, wo du da normalerweise auch nicht hinkommst ohne großartige Probleme. Ich würde sie gerne mal sehen, ja. Ach, hast du noch nie welche gesehen? Nee, leider nicht. Leider nicht, weil dafür müsstest du dann auch, um wirklich eine hundertprozentige Garantie zu haben, müsstest du ziemlich weit nach oben und dann auch im Winter. Dann hast du die besten Chancen. Aber wie gesagt, das ist halt für mich kein Winterurlaub. Ich würde es gerne mal machen. Es gibt auch die, in die Großstädten gibt es auch die Möglichkeit zu sehen, muss man einfach mal googeln. Ich habe da irgendwann mal nachgegoogelt. Da gibt es verschiedene Längen und Breiten gerade, wo man sie definitiv sehen kann. Zu bestimmten Jahreszeiten ist aufgelistet. Und das ist auch nicht nur auf den Winter beschränkt. Aber im Winter hast du halt die größte Garantie, dass du welche siehst. Das Schauspiel würde ich mir schon mal gerne angucken. Irgendwann werde ich das auch tun. Aber am besten nur, wenn ich mich selber mit dem Rucksack dahin begeben kann oder mit dem Schlafsack oder so. Nicht, wenn ich meine Tochter mitnehmen muss. Ja, wir können ja morgen bei der Cash-Frequenz mal einen Aufruf machen. Keine 24-Stunden-Doof-Tour, was weiß ich, immer Skandinavien-Tour. Wir suchen jemanden, der einen Hammer fährt oder irgend sowas, der uns da durch den Schnee durchbuxiert. Wir wollen gerne mal grünes Licht am Himmel sehen. Das ist das Problem. Das Problem, was bei uns einfach immer herrscht, ich krieg halt nur 3 Wochen Urlaub am Stück. So, und für so eine Tour musst du mindestens 4 Wochen haben. Weil, wie gesagt, du fährst schon eine Woche nur hin und zurück. Du hast ja jetzt einen neuen Arbeitgeber. Ist das da auch noch so? Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin, ob ich da auch 3 Wochen oder 4 Wochen am Stück kriegen könnte. Reicht auch normalerweise 3 Wochen. Also da, wo die Touren, die wir nach Norwegen fahren oder Schweden, dafür reicht das definitiv. Was jetzt aber wieder schön ist, ich kann auch Winterurlaub machen. Das ist mir die vorigen Jahre ja mal verwehrt geblieben, weil ich ja Sperrzeiten hatte. Naja, ich habe ja auch bei mir, erinnert sich ja auch beruflich so ein bisschen was, also ich werde ja nächstes Jahr fliegen. Ich muss fliegen nächstes Jahr. Ach, so schlimm ist das auch nicht. Nee, ich weiß. Wir werden nächstes Jahr nach Teneriffien fliegen. Teneriffien? Hm? Das ist neben Licht am Fahrrad und Latten am Zaun. Ah. Björn, hast du still. Björn, fährst du schon? Das ist dann so kurz und da klein siehst du mich nicht und groß guckst du mich an, ne? Ganz genau. Du bist so still. Bist du, so wie ich, Weihnachten immer zu Hause gewesen, dein Leben lang? Oder warst du Weihnachten schon mal weg? Nee, eigentlich immer zu Hause. Ja, also bist du ein halt gutbürgerlicher Deutscher. Oh, wenn du das so bezeichnen möchtest. Konservativ. Heiligabend Bockwurst und Kartoffelsalat. Ich mein Leben lang gehabt. Aber ich habe, siehst du, um auf diesen Heiligabend, ich habe an 2 Heiligabenden habe ich kuriose Sachen erlebt. Einmal hatte ich eine Freundin, da war ich Heiligabend eingeladen, dass wir da Heiligabend hinkommen. Und da hat die Mutter gesagt, es gibt keinen Kartoffelsalat und Bockwürstchen, ich möchte dies ja was anderes machen. Habt ihr Lust auf Hawaii-Toast? Kennt ihr alle, ne? Hawaii-Toast, Chicken, Hawaii-Toast. Ananas. Ja. Hat doch was. Ich sag, jo, super, alles klar, finde ich Bombe. Dann sind wir zusammen einkaufen gefahren. Ja, und dann natürlich sind wir einkaufen gefahren, Heiligabend, so doof wie wir sind, Heiligabend einkaufen gefahren. Und ja, haben dann abends die Hawaii-Toast gemacht und ja. Und dann stand Schwiegermutter in Spee, stand in der Küche und sagte, wo ist eigentlich Hawaii? Ich sag, was? Wo ist die Ananas? Ich weiß, dass wir sie gekauft haben und haben am Bon geguckt, sie ist abgezählt. Ich sag, ich vermute mal, sie liegt beim Rewe noch im Einkaufswagen. Wir haben sie nicht gefunden. Hawaii-Toast ohne Hawaii. Das war cool, ja. Ich glaube, wir haben, sie hatte noch irgendwie, kennt ihr hier diese, in der Dose hier, diese Mandarinen, die man auf dem Kuchen macht. Ich glaube, wir haben Mandarinen aufs Toastbrot gemacht. Schmeckt auch. Ja, ist halt irgendein Obst. So, und das andere war mal, wir sind, ne, also bei uns war mal so eine Zeit lang, wo es keinen Bockwurst und so ein Kram gab. Wir sind mal eine Zeit lang zu meiner Oma gegangen und die hat immer Heiligabend Heringssalat selber gemacht. Ich weiß nicht, da kommt rote. Schön rote, lecker. Doch ein bisschen rote Beete kommt auch mit rein. Ich wollte gerade sagen, keine rote Grütze, rote Beete. Ich kam nicht drauf. rote Grütze. Wirkt besonders gut. Ja, auf jeden Fall schön mit Sahne und rote Beete. Und ja, und irgendwann, dann waren wir mal da. Meine Oma hieß Alvine. Und mein Vater isst so, oh Mensch, Alvine, so, schmeckt ja wieder richtig gut, dein Heringssalat und so. Jo, jo, jo, sagt meine Oma dann so. Und mein Vater sagt, aber Alvine, sag mal, wo ist eigentlich der Hering? Guckt sie so, ach Gott, der liegt noch im Kühlschrank. Heringssalat ohne Hering. Ja, wir haben nur rote Beete und ja, Sahne und Gurken gegessen. Ja, das war halt so. Ging auch. Super. Aber Björn und ihr, erste, zweite Weihnachtstag, essen mit Familie oder esst ihr den Rest vom Kartoffelsalat vom Heiligabend? Nö, da ist jeder mal dran, was zu machen. Ich weiß noch nicht, was wir dieses Jahr machen. Das ist noch nicht so ganz raus. Ich habe mir noch keinen Plan gemacht. Erstmal Kaffee kochen, ist wichtig. Ja gut, dann sowieso. Nee, aber einen Tag werde ich auch mal wieder kochen. Du kannst kochen? Ja. Ah, gucke an. Was hast du da so im Repertoire? Ja, kommt drauf an, was du haben möchtest. Ja, also wir haben auch schon Pute gemacht und sowas. Okay, ist jetzt zwar nicht so meins, aber Pute ist schon mal... Boah. Ja, wir haben damals in einem Einbetrieb, wo ich gewesen bin, haben wir von unserem Kunden immer, hat jeder eine Pute bekommen. Oh. Das war kam vor Weihnachten, kam bei der LKW auf den Hof gefahren. Hat er erstmal so, ich glaube, so zwei Paletten Puten abgeladen. No. Oder bringst du ein Wildschwein vom Feuerwehreinsatz mit? Oder aus Berlin, wenn du mal wieder mit einem ja, neuen Sitzer durch die Gegend fährst. Ja, es ist sehr also schön. Ja. Wildschwein braten. Sehr lecker, ja. Ich meine, ich esse ja keinen Speif mehr, aber ich. Wildschwein? Sehr, sehr lecker. Ich bin ja gespannt, wenn Gerard, Alter, der geht Heiligabend essen, den ersten Weihnachtstag, den zweiten Weihnachtstag. Was machst du denn Silvester? Geht ihr essen oder macht ihr so Raclette oder Fondue, Gerard? Da sind wir dieses Jahr echt noch sehr nicht so ganz einig, was wir wirklich machen. So, ich weiß nicht, meine Frau sagt, was machen wir dieses Jahr? Ich sag, komm, da ist noch Zeit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Normalerweise. Ja, dann auf einmal, scheiße, morgen ist ja Silvester, was machen wir zum Essen? Ach nee, zum Essen, das ist noch nicht mal das Problem. So eher so, was macht man überhaupt Silvester? Ja, so, wir waren halt, früher waren wir auf immer einer Fete. So ist seitdem halt Sophia da ist, ist das halt nicht mehr so, ist auch nicht mehr möglich momentan. Und ja, dann müssen wir immer Gedanken am machen, ne? Was macht man jetzt Silvester? Und die letzten Jahre war es halt so, dass wir gesagt haben, komm, wir machen immer alles zu Hause, und weil mit der Kleine sind am besten, wir laden zu uns ein, ne? Und dann ist gut. Aber so ehrlich habe ich da dieses Jahr überhaupt keinen Bock drauf, die Bude wieder voll zu haben. Ich wollte gerade sagen, weißt du, was total geil ist? Also ich meine, wir sind nicht auf irgendwelche, ja, Feten ja mal hier und da, Eltern oder was weiß ich, Freunde oder so. Weißt du, was total geil ist? Einfach mit der Familie zu Hause sitzen und Silvester, was weiß ich, also wir sind so eher die Raclette-Menschen, aber mir fällt an, ich muss ein Raclette kaufen, den haben wir letztes Jahr vernichtet. Ja, wir werden dies halt Raclette machen. Gut, wird vegan, aber das geht ja auch. Einfach mit Familie zu Hause sitzen. Wir sind zu dritt hier auch. Frau, ich, Tochter, wunderbar. Standardgemäß gucken wir immer Dreisat. Da läuft ja von morgens um sechs bis nächsten Tag um sechs läuft da ja ganzen Tag Live-Konzerte. Also Fernsehtipp. Silvester Dreisat gucken. Da ist für jeden was dabei von 60er Jahre bis heute. Also das kann ich nur empfehlen. Das machen wir. Also ich bin da genauso wie du, Gerard. Ich habe da echt einfach keinen Bock drauf, weißt du? Wenn ich dann um 1 Uhr sage, so, alles klar, ich habe keinen Bock mehr, dann gehe ich ins Bett. Ja, wir hatten es halt, wie gesagt, vorher haben wir es immer gemacht. Ne? Du, dieses Jahr vielleicht mit den Nachbarn, dass man sich da trifft. Ne? Und, aber ich weiß nicht, was die vorhaben, das wissen wir auch noch nicht. Und, aber wenn, dann wirklich nur im kleinen Kreis. Also das ist, dass jetzt hier noch meine Mutter mitkommt und ja, nee, oder alle anderen, die wir noch immer so Freunde und Bekannte, die wir noch eingeladen haben. War zwar mal ganz schön, habe ich aber dieses Jahr nicht wirklich Bock drauf. Einen gemütlichen Abend, wenn es so dritt ist, dann ist es auch okay. Ja, habt ihr denn auch Raclette oder Fondue oder gemacht oder einfach irgendwas? Normalerweise machen wir Raclette. Weil das ist ja halt, da ist immer für jeden was dabei, egal wie ich das ausrichte. Ne? Da kann sich jeder was machen. Und ist auch, ich finde es halt unheimlich, Raclette unheimlich, so Fondue ist nicht meins, weil ich bin halt nicht der typische Fleischesser. Und dann ist so Fondue so mal gar nichts für mich. Ne? So, keine Ahnung. Du bist nicht der typische Fleischesser? Ich esse gerne Fleisch, aber nicht in rauen Mengen. Und Fondue kenne ich halt außer Käse Fondue. kenne ich halt im Endeffekt wirklich nur, du nimmst die Siedenöl und tauchst da Fleisch ein. So, da habe ich ja, du kannst aber auch Brokkoli und Pilze einmachen. Ich meine, beim Raclette machst du doch nichts anderes. Ja, aber ich finde Raclette gemütlicher. Das ist schon, da gebe ich zu. Also Raclette finde ich auch gemütlicher. Das Problem ist halt einfach, wie soll ich sagen, also früher haben wir immer Fondue gemacht bei meinen Eltern, aber ich bin immer der Meinung, ich verhungere beim Fondue. Weil du hast ja immer deine zwei Spieße, die gibt's ja dann in den Farben Rot, Gelb, Grün und keine Ahnung was, ne? Mhm. Dann haust du die da rein, an dem einen hängt ein Pilz, an dem anderen hängt ein Stück Fleisch. Ja, dann haust du das in dieses siedende Fett da rein und dann holst du raus und dann isst du was. So, beim Raclette habe ich zwei Fännchen, die mache ich voll, da haue ich dann Pilze drauf, Käse drauf und Mais rein, oben haue ich noch Fleisch drauf. Weißt du, da habe ich eine richtige Portion. Ich weiß ja nicht, Björn, wie ist es bei dir? Macht ihr zu Hause? Du bist ja auch Feuerwehrmann. Habt ihr Bereitschaft oder irgend sowas? Nee, dieses Jahr habe ich keine Bereitschaft. Wir haben letztes Jahr haben wir aber mal in der Wache gefeiert. Mit ein paar Leuten. Oh, wohl. Ja, war total urgemütlich. Also, das haben wir, also da war ich ja beim Roten Kreuz noch, das haben wir gemacht von 1999 auf das Jahr auf 2000. Da haben sie ja gedacht, die Welt geht unter um 0 Uhr. Und da haben wir... Ja, aber das war jetzt nicht so der Grund. Einfach nur so... Ja, nö, einfach kameradschaftlich, klar. Kameradschaftlich, ja, klar. Warum nicht? Waren einige, die jetzt nichts weiter vorhatten und so. Und dann kam halt irgendwann mal auf, Mensch, was haltet ihr davon, wir machen Silvester der Wache. Ja, klar. Und dann waren wir so, weiß nicht, 14, 15 Leute. Vielleicht sollte ich meiner Frau vorschlagen, dass ich meine finnische Murika-Wanderpfanne mitnehme und wir wandern Silvester einfach auf dem Brocken. Oder das. Ja, dass du Mitternacht oben auf dem Brocken bist. Wenn du dann geile Aussicht hast, also richtig geil, das muss dann natürlich auch, ne? Wenn du dann ringsrum die ganzen Orte siehst mit den ganzen Raketen und sowas, das muss auch tierisch geil aussehen. Vor allem ja. Bestimmt die Bilder. Wenn du denn Bilder machen kannst. Ja, ich sag, wenn du dann gute Sicht hast, das muss doch richtig geil sein. Ja. Aber erstmal, wann? 16. Dezember, ne? Ja. Geht's erst auf den Brocken. Ja. Nee, das werden wir nicht machen. Ich gehe mal davon aus, wir werden dieses Jahr, also ich muss jetzt mal ein Raclette organisieren. Ich denke mal, wir werden wieder ein Raclette machen zu Silvester und dann, ja, dann werden wir Fernseh gucken und ja, wie das so ist. Wie ist das? Kann man schon mal drüber reden? Gibt's, ich weiß genau, Gérard wird lachen jetzt. Gérard, hast du gute Vorsätze für 2018? Nee, die werfe ich so über den Haufen. Vergiss es. Jetzt habe ich irgendwann mal aufgegeben, den Rotz. Das hat noch nie funktioniert, ne? Nee, das hat noch nie funktioniert. Darauf rauche ich mir jetzt erstmal eine, warte. Weil das ist so ein Grundthema, ich glaube, da hat ja jeder Raucher jedes Jahr, ich höre jetzt auf, ach, vergiss es doch einfach, ihr hört sowieso nicht auf. Das bringt doch eh nichts. Ihr nehmt euch vor, aber einhalten und das geht irgendwie nicht. Man nimmt sich so viel vor. Der eine will abnehmen, der andere will gesünder leben. Und ganz ehrlich, das sind halt so Sachen, wenn ich das wirklich vorhabe, muss ich mir das nicht fürs neue Jahr vornehmen, sondern kann ich auch jetzt mit anfangen. Das ist einfach so. Genau. Das ist einfach, ja. Siehst du, deswegen habe ich im Sommer angefangen, mich vegan zu ernähren. Und selbst wenn einer jetzt Silvester raus sagt, morgen gehe ich joggen. Du glaubst doch nicht, dass der morgens am Heilig, dass der Neujahr aufsteht und joggen geht. Das glaubst du selber nicht. Da fängst du an, fange ich morgen mit an. Genau, erstmal ist er verkatert. Ich muss noch meinen Garten loswerden. Das ist einfach. Morgen machst du gar nichts. Genau. Und was machst du übermorgen? Gar nichts. Hast du doch gestern schon gemacht. Ich bin nicht fertig geworden. Das ist einfach. Ja, es. Ja, das habe ich auch über den Haufen geworfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal so richtig wirklich gesagt habe. So gute Vorsätze und so. Das ist auch so. Ich weiß nicht, das sind so viele Sachen, die du im Leben irgendwie nie machst oder planst oder tust oder so. Ich bin auch noch nie am Vatertag mit einem Bollerwagen losgegangen und mit irgendwelchen Kumpels Bier saufen. Das habe ich noch nie gemacht. Immer. Nein, habe ich noch nie immer. Gemacht. Das ist hier eigentlich gang und gäbe. Also das ist, es hat seitdem ich komischerweise habe ich das irgendwann, wo ich noch kein Vater war. Jetzt, wo ich Vater bin, ist das in den Hintergrund gerückt. Okay. Das ist halt, ja, bei uns ist das wirklich so, das Einzige, was uns vielleicht noch antun, ist so, alle zwei Jahre haben wir so eine Art Feuerwehrbrunch, die machen das immer Vatertag und das ist wirklich super. Na klar, da trinkst du auch dein Bierchen, aber so dieses gesellige Zusammensein und ganz ehrlich, so Vatertag heißt für mich auch mittlerweile, früher war das so, da war halt so ein Feiertag, da hattest du auch frei, ne, sag ich mal, da konntest du dich auch besaufen und das hast du als Jugendlicher schon mal gerne gemacht. Aber jetzt wurde Vater geworden, bis ist der Vatertag auch, dann nehme ich mir auch lieber Zeit für meine Tochter, wie bevor ich mich dazu saufen gehe. Ne, weil Vatertag heißt nicht, dass ich mich als Vater besaufen muss. Weil wenn ich das muss oder wenn ich das möchte, kann ich das auch jeden anderen Tag tun, dafür brauche ich keinen Feiertag. Und ich denke, dass sich das hervorragend dazu eignet, mit der Tochter mal was zu machen, wo man zu sonst in der normalen Arbeitswoche keine Zeit hätte. Ja, schön, genau. Wie alt ist sie jetzt, deine Tochter? 7. Na, ja, süße. Das geht auch. So, ich würde gerne mal aufs Klo gehen gerade. Ich würde mir gerne noch ein neues Bierchen holen. Wir haben ja lange keine Raucherbalkon-Folge gehabt. Wir machen das ja so. Wer es nicht weiß, es gibt eine YouTube-Playliste für einen Song. Wir machen das jetzt mal frei nach dem Motto, wie Böhmermann und Schulz das machen. Jeder packt einen Song drauf. Björn ist gerade weg, Girard ist noch da. Marc ist noch da. Ich würde, also seid jetzt überfallen oder fällt euch nichts ein? Mir fällt jetzt gerade nichts ein, wenn ich ich wollte gerade sagen, ich mir kenn auch gerade nicht. Okay, alles ich klar. Ich überlege gerade, aber dicke Titten, den Kartoffelsalat denke, vielleicht. Also ich, ja, dann packe ich nur einen Song drauf, den habe ich letztens gesehen. Marc Benecke kennt vielleicht der eine oder andere, das ist der berühmte Kriminalpsychologe, der war zu Gast bei Ina Müller und der hat ein Lied gesungen von Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Und das empfehle ich euch mal kurz anzuhören und ja, in der Zeit werdet ihr dieses lustige, tolle Jingle vom Klaus hören. Bis gleich! Hey, da sind wir wieder. Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Kann ich nur empfehlen, mal kurz reinhören. Tollen Jingle habt ihr gerade gehört. Ich weiß, es gab gerade Zwischengespräche. Ich glaube, das wichtigste Thema war, dass Girard ein Bäuerchen gemacht hat. War das so? Ja, ich komme aus dem Dorf. Aus dem Dorf? Ist dein Ort ein Dorf, wo du wohnst? Naja, ein Dorf ist eigentlich schon übertrieben. Eher Kuhkaff. Drei Häuser, vier Spitzbuben, ist der Riff, der auch noch klaut, ne? Ja, ja, genau. Wie viele Einwohner? Mit Altenheim oder ohne Altenheim? Na, wenn mit. Ja, du kommst dann schon, ich sag mal so, auf die 700, 800 wirst du schon kommen, wenn du das Altenheim mitrechnest. Aber es ist halt ein schnuckliges kleines Dorf. Das reicht. Ne? Also Bob hat, glaube ich, exakt 20 Minuten gebraucht und hat er komplett durchmarschiert. Zu Fuß. Okay. Was, so ein kleines Dorf hast du? Ja, das ist nicht viel. Du hast zwei Sportplätze, ein paar Häuser dazwischen und drumherum gehen ein paar Straßen. Das ist ja klein. Irgendwo dazwischen gibt es noch eine Schule und ein Feuerwehrhäuser, dann war das so ungefähr. Das erklärt natürlich auch, dass du mit deinen Kumpels zum Vatertag mal im Bollerwagen losgegangen bist. Auf dem Dorf macht man das, ne? Genau, auf dem Dorf macht man das, genau. Das ist genauso wie 1. Mai mit dem Wagen durch die Gegend fahren. Das gibt es auch noch lange nicht überall, habe ich festgestellt. Mit dem Wagen? Mit was für einem Wagen? So wie Karneval. Da wurde ein alter Trecker organisiert oder ein Fahrer organisiert. Dann wurde da hinten ein Hänger dran gemacht an dem Trecker. Da wurde eine Musikanlage draufgestellt, ein paar Sitzmöglichkeiten. Dann Heidewitzka am besten 24 Stunden unterwegs. Maibäume schlagen, Herzen aufhängen, Maibäume stecken. Und das ist dann hier so 1. Mai. Bei mir ist 1. Mai eigentlich immer ein Geländelauf von der Feuerwehr. Mhm. Aber es gibt halt Orte, wenn du jetzt nach Aachen fährst, die haben mehr so diese Mai-Gesellschaften, die halt abends immer irgendeine Fete machen über den 1. Mai. Und bei uns war das wirklich so halt wie Karneval. Ne? Nur, dass du halt dann durch die ganzen Dörfer fährst, sag ich mal, und deine Maibäume selber schlägst und steckst und die Herzen aufhängst und sowas, also noch ein bisschen größer fabriziert. Wo dann die Polizei auch nichts sagt, wenn du mitten in der Nacht mit lauter Musik mit dem Hänger vorbeifährst. War denen auch egal. Die kennen es halt hier. Dann hast du in der nächsten Stadt, hast du am Rathaus, hast du immer Treff von allen Maiwagen. So. Dann ging es weiter. Also Maibaum aufstellen, das kenne ich. Das gibt's. Also ich weiß nicht, Björn, in Niedersachsen, Maibaum aufstellen, so, das kennst du auch, ne? Ja. Und dann gibt's doch auch, ist das auch im Mai, wenn du irgendwo, ist es eine Birke, wenn du irgendein Mädchen ganz gerne magst, hast du dir eine Birke vor der Tür stellst? Das ist ein Maibaum, typischer Maibaum, Birke mit, nicht Lametta, wie heißt der Scheiß, Krepppapier drum. Nee, das war ich weiß, was du meinst. Das, was ich meine, ist halt auf dem Dorfplatz, da treffen sich alle, da steht ein Bierwagen, da ist die Feuerwehr, wird Würstchen gegrillt, das ist den Maibaum, meine ich, aber ach, das, was du da meinst, das ist dann das ist auch ein Maibaum. Ja, ja. Ah, okay. Wenn du deiner Freundin einen Mai steckst, ist das in der ersten Linie ein Baum. Mittlerweile hat sich das halt mittlerweile so entwickelt, dass es noch Maiherzen sind, zum größten Teil. Aber rein regulär sind das ja auch mal so ein Mai-Stecken. Klar, der Mai wird auch gesteckt bei uns auch auf dem Dorfplatz, das ist richtig. Aber so die einzelnen Maibäume für die Mädels, die werden halt von uns noch privat an den Häusern angebracht. Oder den Kamin gesteckt oder wo sich auch gerade übrig, wo man ihn hinstecken kann. Oder befestigen kann. Ja, da kam schon teilweise sehr kuriose Sachen bei raus, wo man so einen Maibaum befestigen kann. Oh, nee, oder? Ist halt nur schwierig, wenn drei Jungs mit der Leiter aufs Dach steigen und nachher vor Angst nicht mehr runterkommen und dann irgendeiner da hoch muss, die drei Besoffskis vom Dach wieder runterholen. Von daher ist das. Aber es ist halt so typische Dorfgeschichten. Da darf man auch, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken, was hätte da passieren können. Aber das Stempel ist mal ab unter jugendlichen Leichtsinn. Ich habe mir gerade mal diese YouTube-Playliste angeguckt. Alter, da sind ja Lieder zwischen. Das kann nur von Gerard kommen. Icke Hüftgold. Was, dicke Kartoffelsalat? Damit wären wir wieder bei Weihnachten, warte. Kartoffelsalat zumindest. Oder hier, was? Wer ist das? Jens Böttcher. Ich laufe, ich falle. Was ist das? Nee, das ist definitiv nicht von mir. Was ist das? Ja, ich weiß doch nicht. Okay. Also wenn es von mir käme, wüsste ich's. Slatko und Jürgen, großer Bruder. Das könnte von dir sein. Das könnte von mir sein, ja. Blackfurs in unserem Vettel. Ja. Ja, ich glaube, das hatten wir auch, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt mal wieder Musik auf unserem Dingsi-Krams da. Nee, Maibaum, also ja, also so meiner Liebsten vor die Tür gestellt, habe ich ja noch nie gemacht. Ach doch, das war früher, also ich weiß, den ersten Maibaum, den ich damals gesteckt habe, da war ich aber, da hatte ich noch keinen Führerschein und kein gar nichts. Da bin ich wirklich, mit meinem Vater habe ich hier einen Maibaum organisiert und habe den hier zurecht gemacht. Dann bin ich irgendwie mitten in der Nacht mit meinem Vater zum Haus der Angebeteten gefahren, habe den da aufgestellt und davor, ich glaube, noch 3 oder 4 Stunden im Auto verbracht, bis es taghell wurde, weil wir Angst hatten, dass uns den Maibaum klauen. Wissen die Mädels denn, von wem der Baum kommt? In der Regel sollten sie es wissen. Ist natürlich doof, weil das ist auch schon ein paar Mal passiert, wenn du irgendwie zu einer oder zu deiner Freundin hinkommst, einen Maibaum steckst und da steht schon einer. Ist natürlich doof. Hängt dann auch noch ein Zettel dran, ne? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, ja, vielleicht. Die werden aber rigoros, macht man noch was nicht, aber die werden auch rigoros abgerissen. Echt? Ja. Das stimmt denn bei euch nicht? Weil das nicht geht. Eine vergebene Frau einen Maibaum stecken, gibt es nicht. Ach so, na gut, das kann ich verstehen, ja. Das ist leider auch mittlerweile ist es wirklich so geworden, dass, also wo wir noch dahin waren, wir haben viel Scheiße gebaut, ganz ehrlich. Und was auch wahrscheinlich alles nicht so wirklich ja, in die Norm passte. Aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt muss man auch einfach sagen, so jetzt ist aber auch Schluss. Und das war die Zeit, wo ich dann aufgehört habe, wo diese Neujugendlichen kamen, weißt du, nach dem Motto, hier 2 Bier trinken und ich bin Hulk, wo ich dann auch aufgehört habe, weil dann fing es wirklich nur noch an, dass ich nur noch rein mit Demolieren zu tun hatte und da war ich dann auch raus. Und was leider auch leider Sache ist, dass viele Leute halt wirklich darauf aus sind, diese Maiherzen zu klauen. Und deswegen haben wir das immer so gemacht, dass wir die auch erst tagsüber hängen, weil nachts gebe ich dem Ding eine Stunde, dann ist es weg. Weil irgendein Honk meint, oh, das sieht ja geil aus, das nehme ich mit. Und dafür sind die Dinger einfach viel zu teuer geworden. Also für ein ordentliches Maiherz bist du schon bei 50, 60 Euro, dann hast du aber noch nichts Großartiges. Die musst du kaufen oder die machst du nicht selber? Die kann man auch selber machen. Ja, aber mittlerweile gibt es ja hier wirklich Maiherzfabriken extra, die weißt du, so wie Blumengeschäfte, wo man die dann halt holen kann. Und da bist du ein Hunderter, ist da nichts. Und ist halt schade, wenn sie abgerissen oder zerstört werden, weil ich dann auch nicht verstehen kann, aber es scheint wohl immer so welche Leute zu geben, die wohl meinen, das wäre cool. Mhm. Oh, weiß ich, Björn, du kennst das nicht, ne? Maiherzen? Maibaum, ja? Ja, also mit diesen Birkendingern und so, das kenne ich auch, aber ich weiß jetzt nicht, war das 30. April, also hier zu Dingens auf den 1. Mai oder war das war das Pfingsten? Also bei uns ist das definitiv vom 30. auf den 1. Also vom 30. April auf den 1. Mai. Also wie gesagt, den Brauch kenne ich, aber ich kann jetzt nicht sagen, zu welchem Datum. Also zu heißt ja auch Maibaum und nicht Pfingstbaum. Ja, nein, ich weiß diesen Brauch, so mit dem Birkendings und so weiter, ja, aber nicht zu wann. Aber ich glaube, das ist auch regional echt unterschiedlich. Ne? Wie gesagt, ich habe Leute gesehen, die kennen diesen Brauch gar nicht. Und das ist wahrscheinlich genau wie Karneval. Ne? In der einen Region ist es, bei der anderen sagt es, ja, habe ich schon mal von gehört, aber ja. Ne, ich glaube, so oben im Norden gibt es da eigentlich Karneval? Ich glaube nicht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Oder fahren die auch mit Karnevalswagen über den Deich oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Also es heißt ja nicht Pfingstbaum, aber wisst ihr, warum der Pfingstochse Pfingstochse heißt? Nee. Der Pfingstochse ist Bestandteil eines heute noch vereinzelt gepflegten Brauchtums zum Pfingstsonntag. Das Vieh, sprich der Ochse, wird an diesem Tag das erste Mal auf die Weide getrieben und dabei in einer Prozession durch den Ort geführt. Das kräftigste Tier wird mit Blumen, Stroh und Bändern geschmückt und wird dann bei der Liebsten an die Hausmauer. Nein, das war der Baum. Obwohl, das habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das ist aber mehr so. Dass er den Pfingstochsen an die Hausmauer erlebt. Ja, aber das ist doch mehr so. Allgäu, ne? So. Genau. Und dem ich habe ich schon mal gesehen. Südliches Bayern. Wahnsinn, ja. Habe ich es nicht mit Pfingsten in Verbindung gebracht, aber dieses auf die Alm drauf und auch wieder runter irgendwie, dass das wirklich auch Ritual da irgendwie abgeht, habe ich schon mal gesehen oder habe ich schon mal gehört von unserem Fernsehen, mal Bilder von gesehen, ja. Ja, toll, jetzt lese ich gerade, dann wird dieser Pfingstochse geschmückt, deswegen das Sprichwort auch geschmückt wie ein Pfingstochse, danach wird er geschlachtet und verspeist. Na, da wird ja Leute, ey. Ja. Ja, das ist ja, wenn man es zuhört, schon ein bisschen komisch. Seid froh, dass die dann nicht Karneval mit jedem Karnevalsprinzen machen, der so geschmückt wird. Tja. Hat er sein Leben halt gehabt, ne? Wenn es das prächtigste Tier ist, ne, dann, ja. Schön, kann er sich einmal verkleiden und wartet. Ich bin aber trotzdem mal raus für heute. Ich will noch ein bisschen was tun. Ja, Marc, dann machen wir gut. Ich denke auch, wir können jetzt auch mal wieder Schluss machen. Wir haben jetzt mal eine kleine lustige Aufnahme gemacht. Da hat Klaus mal ein bisschen was zu schnippeln. Ja, ich sag auch mal, zumindest für die Aufnahme, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ding, Umbau, Pausen, Musik, Ding, Ding, Ding, Ding, Umbau, Pausen, Musik. Ah, herrlich. Oh, du schneid da bloß raus, Klaus. Macht er bestimmt. Nee, ich glaube, das macht er nicht. Das ist ja gerade das Schlimme daran. Ich habe zu viel Cola getrunken.